Ja, guten Tag. Wie haben Sie sich denn mit Ihrem Protagonisten angefreundet? Naja, der war mein Hauptprotagonist bei Jailbirds. Und naja, nach Beendigung der Dreharbeiten war ich ungefähr ein-, zweimal im Jahr im Lande und habe ich Gabriel besucht. Ich durfte auch in seine Zelle und mehrere Stunden mit ihm verbringen. Und ich wurde sozusagen eine Art Familienersatz für ihn, da die eigene Familie ihn kaum besuchte zu der Zeit. Warum wollten Sie für den Film so nah dran sein an Rieb? Ist das für Sie eine künstlerische Voraussetzung? Naja, aber wie soll man sonst einen Film machen? Und eigentlich habe ich immer Filme gemacht über Leute, die ich gemocht habe. Und es gab viele Aspekte, wo ich mich in Gabriels Träume, Persönlichkeit mich gut wiederfinden konnte. Und ja. Sie konnten sich in seiner Persönlichkeit selber gut wiederfinden? Naja, die Art, wie er Rumänien sah, seine ganze Art, er hat mich zum Beispiel, als mein älterer Bruder in Rumänien gestorben ist, begleitet damals in Gedanken und ja, er stand mir emotional sehr nah. Sie fragen im Film gleich zu Anfang Gabriel Riep, ob er jemanden wie sich selbst freilassen würde. Die Antwort ist nein, wenn er korrekt wäre, aber als Egoist sage er natürlich ja. Am Ende stellt sich dann heraus, dass Riep sie belogen hat, was den Mord betrifft und das Motiv des Mordes. Wir wollen jetzt hier nicht alles verraten, aber ich frage mich schon, warum sie nicht früher nachgebohrt haben, denn das Leben mit der Schuld, wie das geht, das beschäftigt sie ja sehr. Ja, aber Gavril hat von Anfang an diesen Mord zugegeben. Die Umstände waren anders. Und mich hat es auch interessiert, wie kommt so jemand mit der Reintegration zurecht? Wie funktioniert das draußen? Und ich habe es angenommen, dass draußen wird eigentlich das tatsächliche, viel größere Gefängnis wie drinnen. Und mich hat es mehr interessiert, den Sohn dieser Opfer wiederzufinden. Deswegen habe ich mir die Akte wieder beschaffen und sie durchgelesen. Aber er hat von Anfang an diesen Mord zugegeben. Tatsächlich, das Motiv, das habe ich auch viel später erfahren. Aber das macht einen Mord nicht besser oder schlechter. Ich muss dazu geben, dass es sogar ein Mord aus Rache viel gemeiner empfunden hätte, als so, wie es sich abgespielt hat. Dann schauen wir doch jetzt noch mal in den Film rein. Im Film, da sieht man ziemlich am Anfang den Protagonisten mit einem kleinen Spiegel am Zellenfenster sitzen. Den hält er da so raus durch die Gitter durch. Er hat nämlich herausgefunden, dass er im Spiegel mit einem bestimmten Neigungswinkel den Himmel sehen kann. Normalerweise hat er in seiner Zelle im Hochsicherheitstrakt für Schwerverbrecher nämlich Himmelverbot. Wie haben Sie denn Reeves Leben im Gefängnis wahrgenommen? Naja, ein Gefängnis ist nichts anderes als ein Spiegelbild des Lebens da draußen. Und da gibt es die eigenen Gesetze, da gibt die Sieger und die Verlierer. Und Gabi gehört auf jeden Fall zu den Sieger dieses Gefängnislebens. Er kam sehr gut zurecht und er kam auch mit uns als Team zurecht. Eigentlich ist diese Spielerei, die er mit einem Handspiegel macht, nichts anderes als eine Parodie auf unsere Dreharbeiter während der Jailbirds. Also er war schon sehr souverän, sofort mit der Situation im Gefängnis auf, mit der Situation gefilmt zu werden. Sie haben, Herr Schwarz, vorhin was gesagt, das hat mich aufhorchen lassen. Sie haben davon gesprochen, dass möglicherweise die Gesellschaft draußen ein viel größeres, viel schlimmeres Gefängnis sei für Rieb als das Gefängnis, in dem er war. Meinen Sie damit das Problem der Resozialisierung, der Reintegration? Ja, selbstverständlich, weil ein Gefängnis hat einen Ausgang. Irgendwann kommt man raus, ist man lieber in der Gesellschaft und man hat überhaupt keine Chance. Wo will man dann hin? So gesehen, man muss sich vorstellen, Gabriel hat in der 21 Jahre genau eine Stunde eine psychologische Therapie erfahren. Er war weder mit der Entwicklung in Rumänien vertraut, noch besaß er die Chance, einen Arbeitsplatz zu finden. Was macht man dann? Ja, irgendwann will er dann ja auch in den Knast zurück, sagt er in dem Film. Aber warum hilft denn der Staat nicht bei dieser Reintegration? Das ist ja eine Folge des EU-Beitritts, dass Rumänien eben auch lebenslänglich Verurteilten wieder eine Chance auf Wiedereingliederung in die Gesellschaft geben muss. Es gibt überhaupt keine Strukturen, die haben ihre eigenen Probleme. Die Situation der Gefangenen ist ähnlich das von irgendwelche Hunde, die eingefangen werden für eine Weile, verschwinden sich hinter dem Zaun und dann werden sie wieder entlassen. Das Problem ist, die waren vorher bissig und hinterher sind die tollwütig. Also im Prinzip, es ist eine ziemlich dämliche Einstellung. Von den 30 Gefangenen, die mit Gabriel entlassen wurden, sitzen mittlerweile wieder 25 im Gefängnis. Das klingt nicht nach einer erfolgreichen Reintegration. Sind Sie denn jetzt mit Rieb befreundet? Wissen Sie, was mit ihm los ist? Ja, doch. Wir telefonieren eine, zweimal die Woche. Und jedes Mal, wenn er eine Pause bei der Arbeit hat und dann nichts Besseres zu tun, ruft mich an. Und er hat leider nicht frei bekommen bei der Arbeit. Deswegen nimmt er an der Premiere nicht teil. Aber unser Verhältnis ist sogar etwas stärker als früher, nachdem wir sozusagen noch ein Stück weiter der Wahrheit auf die Schliche gekommen sind. Im Film sieht man, wie der Protagonist dann nach Absitzen der Gefängnisstrafe rauskommt aus einem trostlosen Gefängnis in eine trostlose Gesellschaft. Empfinden Sie Ihr Heimatland Rumänien heute auch noch so trostlos? Ich muss dazu sagen, ich habe mehr im Gefängnis gelacht wie draußen auf der Straße. Und das war mit einer der Gründe, warum ich die Filme im Gefängnis gemacht habe. Als ich mit der Straßenbahn zu meiner Tante in Bukarest gefahren bin, da habe ich nur Schimpfen der Leute gehört. Und Gabi spricht mich auch jedes Mal an darauf, dass ich auf der Straße viel mehr schimpfe, wie ich früher im Gefängnis getan habe, als ich dort zu Besuch war. Der deutsch-rumänische Filmemacher Andrei Schwarz. Morgen feiert seinen Dokumentarfilm Himmelverbot über den lebenslänglichen Mörder Gavril Hiep, der dann nach 20 Jahren aus der Haft entlassen wurde, Premiere. Dankeschön. Gerne.